Stille da gibt's keinen Wein, aber du sollst alle Tage recht lieb zu mir sein. Und wenn ich einst tot bin, sollst du denken an mich. Auch am Abend, die du einschläfst, aber weinen darfst du grünen, lass blühen, lass reifen das Korn, abwelken die Blätter von Zweig und von Dorn. Verschneit unser Garten, wir warten, wir zwei, denn wir glauben alle froh ich dann bin. Und wenn ich einst tot bin, sollst du denken an mich. Auch am Abend, die du einschläfst, aber weinen darfst du.